Hi und herzlich willkommen zu einer späten und wahrscheinlich auch kurzen 7. Ausgabe meines Reiseberichts hier aus Langenels. Der Tag war heute wirklich wenig spektakulär. Im Wesentlichen gab es heute genau zwei Tagesordnungspunkte. Der erste war, ich hatte nach dem Frühstück auf Twitter mitbekommen, dass man in Dänemark einen Leuchtturm über eine Distanz von 70 Metern verschiebt. Rüdberg-Knödeför oder so ähnlich. Die Dänen mögen mir verzeihen. Die vielen Dänen, die meinen Podcast hören hier, mögen mir verzeihen. Ja, bei Löcken auch wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber den Leuchtturm kenne ich tatsächlich. Und das fand ich dann interessant, da mal zuzugucken. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich mehr oder weniger im Livestream, bis auf zwei Unterbrechungen, weil der Livestream da mal weg war und ich dann wieder irgendwie eine neue URL suchen musste, mir dieses Schauspiel angesehen habe, wie die den da über den Strand deuen, den Leuchtturm. Coole Sache, finde ich ja wirklich spektakulär, sowas zu machen. Und für mich als Zusehender völlig entspannt. Ja, so habe ich den Vormittag quasi verbracht. Ich habe noch ein bisschen in einem Buch rumgelesen und mich ein bisschen unterhalten, und aber so richtig, sonst war da nichts. Am Nachmittag bin ich dann nach dem Kaffeetrinken hier in das Örtchen Mudau geschlendert, so kann man es wirklich sagen, also in aller Ruhe dorthin gegangen, also nicht gewandert, auch nicht erst recht nicht gelaufen, sondern eher gegangen. Und die Sache ist die, wenn man nach Mudau geht, hier von Langenels, dann geht man auf einer ehemaligen Bahntrasse entlang. Die verläuft hier direkt vor dem Haus her. Und es ist so, dass es vor vielen, vielen Jahren, ich glaube in den 70ern haben sie die dann stillgelegt, mal eine Schmalspurbahn gab, die hier ein paar Ortschaften verbunden hat und dann quasi vorm Haus entlang fuhr und nach Mudau rauf und dann noch ein Ort oder zwei weiter. So genau weiß ich das jetzt nicht. Und nachdem man das stillgelegt hat, hat man daraus eine Wanderbahn gemacht. Also das ist fast schon ein Fünfer in die Wortspielkasse wert, aber sei es drum. Naja, jedenfalls ist das der kürzeste Weg, um nach Mudau zu schlendern. Wie zu erwarten, gab es da jetzt nicht so schrecklich viel. Sparkasse, Apotheken, ein paar Wirtschaften, aber nicht eine, die mal so vom Anschein her einlädt, komm doch mal hier hin, setz dich hier mal, trink mal einen Kaffee oder ein anderes Getränk. Das ist so ein bisschen schade. Also ich will den Menschen hier nichts, aber das scheint mir so ein bisschen unterentwickelt zu sein, dass man da so eine Kultur hat, die dazu einlädt. Ich habe ja mal 7 Jahre in Kevela gewohnt. Da ist das also völlig anders, wenn man da durch dieses Örtchen schlendert. Okay, Kevela ist bedeutend größer. Aber wenn man da durch das Örtchen schlendert, da gibt's doch irgendwie immer mal auch eine offene Tür und einen Stuhl vor der Tür und einen Tisch und eine Karte, und es duftet nach Kaffee und man hat irgendwie Lust, sich da hinzusetzen. Und das ist hier in Mudau gar nicht der Fall. Das einzig Spektakuläre ist hier der Edeka. Der ist wirklich sehr gut sortiert. Da bin ich dann auch mal durchgeschlendert und habe mir zwei Tüten Chips frisch, Chips geholt, damit ich hier die Captain Picard Sendung auf Netflix angemessener gucken kann. Ja, genau. Und so ähnlich ist dann der Abend auch ausgegangen. Allerdings war es nicht Captain Picard, sondern man hatte beschlossen, hier Rudel gucken zu machen. Irgendwas mit Monsieur Claude und seine Töchter oder sowas. Na, ich habe mich dazu gesellt, der Geselligkeit wegen. Der Film war dann auch ganz witzig. Genau, und ein kleines Fläschchen Merzen und ein paar Chipse. Und dann war das schon auch schön. Netflix läuft mir ja hoffentlich nicht weg, falls nicht einer mal da Unsinn mittreibt. Kann ich mein Star Trek auch noch später schauen, an einem anderen Tag, weil später heute nicht mehr, weil ich falle jetzt gleich ins Bett. Ja, genau. Im Großen und Ganzen war es das für heute. Ich freue mich auf morgen. Morgen bekomme ich Besuch. Verrate ich jetzt mal noch nicht allzu viel drüber. Das kann ich dann morgen erzählen, wenn der Besuch da war. Könnte sein, dass man die Menschen kennt. Also, das müsste abwarten bis zur Ausgabe 8. Da werde ich dann darüber erzählen. Genau, und damit schließt sich jetzt nicht der Vorhang, sondern gleich meine Äuglein. Und ich wünsche euch, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Resttag, Abend, Nacht und sage bis denne.